Thank you. Mann. Er zeigt nicht nur am Bass, was er so leisten kann. Nein, auch im Trinken ist er doch der Allerbest. Erst 15 Bier, die geben ihm den letzten Rest. Gehen wir mit ihm mal auf dies oder jenes Fest, dann ist der Sepp ganz sicherlich der Allerletzt. Und schauen wir dann später bei ihm nochmals rein, dann kommen wir wohl ganz gewiss so schnell nicht heim. Thank you.